Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Du, Rainer, ich kann heute Nachmittag leider nicht zu unserem Treffen kommen. Warum denn? Musst du noch für die Klassenarbeit in Mathe lernen? Oder braucht deine Mutter wieder Hilfe im Haushalt? Nein, das ist es nicht. Aber ich habe doch heute Nachmittag Volleyballtraining und ich darf nicht fehlen. Können wir uns vielleicht morgen treffen? Morgen? Da muss ich doch meiner Mutter helfen.